So achteten sie auf jede Spur, die Barbara zurückgelassen haben könnte. Das Ergebnis dieser ersten Untersuchung fiel jedoch enttäuschend aus. Sie fanden absolut nichts Außergewöhnliches. Kurze Zeit später betrat Professor Matthewson das Büro. Und, wie sieht's aus, Jungs? Ist euch hier irgendwas aufgefallen? Leider nicht. Und sagen Sie, Sie können sich wirklich nicht vorstellen, warum Barbara diese Forschungsunterlagen an sich gebracht hat? Ich habe nicht den geringsten Schimmer. Ich verstehe es einfach nicht. Sie hätte jederzeit alles hier im Raum lesen oder die Sachen von mir aus auch mit nach Hause nehmen können. Ja. Es sind keine Geheimunterlagen oder so etwas. Ja. Barbara hätte das nur mit mir absprechen müssen. Eine Frage, Mr. Matthewson. Könnte man mit Hilfe der Unterlagen die Stadt aus Gold finden? Theoretisch schon. Dann ist das vielleicht genau das, was Barbara vorhat. Die goldene Stadt finden? Das ist doch verrückt. Das haben schon so viele versucht seit Jahrhunderten. Was genau hat es mit dieser Stadt denn auf sich, Professor? Leider sitzt mir gerade gehörig die Zeit im Nacken, Jungs, denn zu allem Überfluss muss ich morgen Nachmittag zu einer Dienstreise nach New York aufbrechen. Aha. Ja, das ist natürlich doof. Also gut, das Wichtigste in Kürze. Ja. Da gab es einen spanischen Seefahrer namens Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Okay.